Kundgabe 5791. Empfangen am 16.10.1953. Weg nach Golgatha. Nachfolge Jesu. Den Weg nach Golgatha zu gehen, ist die rechte Nachfolge Christi. Ihr werdet das nicht verstehen, so ihr glaubet, dass Jesus Christus für euch diesen Weg gegangen ist, dass er eurer Sünden wegen alle Qualen dieses Kreuzganges auf sich nahm, euch also das Leid abgenommen und selbst für euch getragen hat. Und ihr seid auch darüber im rechten Glauben, er hat für euch die Schuld getilgt durch seine Leiden und Sterben am Kreuz. Die Krönung seines Erdenganges aber war die Vereinigung mit seinem Vater von Ewigkeit. Er schloss sich auf ewig mit ihm zusammen. Er und der Vater wurden eins. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist die Nachfolge Jesu der einzige Weg. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Mensch auch ein leidvolles Erdenleben auf sich nehmen. Er muss geduldig den Erdenweg zu Ende gehen. Und ob er ihm noch so großes Leid, noch so große Trübsal und Entbehrungen bringt. Er muss den Kelch austrinken bis zur Neige und nur immer den göttlichen Herrn und Heiland vor Augen halten, dem nachzufolgen sein ganzes Streben ist und mit dem auch er vereint sein möchte bis in alle Ewigkeit. Von ihm wird dem Menschen auch Kraft zugehen, und so der Mensch schwach wird, steht der Heiland, Jesus Christus, neben ihm und stützet ihn. Er hilft ihm das Kreuz tragen, bis er sein Ziel erreicht hat. Und nun werdet ihr begreifen, warum fromme, gottergebene Menschen oft von Leid und Krankheit verfolgt sind, warum ihnen ein Kreuz aufgebürdet wurde, das ihnen fast untragbar erscheint. Es geht um die Kindschaft Gottes, um den Zusammenschluss mit ihm in der Weise, dass sie als dem Vater am nächsten stehend unbegrenzt Kraft und Licht empfangen können und unbegrenzte Seligkeit empfinden, die nur die gänzliche Vereinigung mit ihm auslösen kann. Und dieser Zustand daher das Köstlichste ist, was auf Erden erreicht werden kann. Doch unter großen Opfern, unter Hingabe alles dessen, was auf Erden der Mensch als angenehm empfindet. Er muss in Wahrheit den Weg nach Golgatha gehen. Er darf die Welt nicht mehr sehen. Er muss mit ihr abgewandten Blicken Schritt für Schritt zurücklegen in Not und Qual. Er muss wissen, dass sein Körper nur für die Seele leidet, damit diese dann als völlig gereinigt vor das Angesicht Gottes treten kann, um vom Vater mit tiefster Liebe angenommen zu werden als sein Kind, das ihm zuliebe, ihm nachgefolgt ist, das ihm zuliebe den Kreuzgang auf Erden zurücklegte und das er nun in alle Rechte eines Kindes einführt. Denn es hat, als schon zum Vater zurückgekehrt, nun auch noch auf Erden die Probe abgelegt und bestanden, die jedes geschaffene Engelswesen zur völligen Verschmelzung mit seinem Schöpfer und Vater von Ewigkeit bestehen muss, um als vollendet nun schaffen und wirken zu können im Reiche des Lichtes. Amen.